Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Diese Fernsehsendung hat sich ja inzwischen etabliert als eine Sendung, wo wir uns um die wirklich wichtigen Fragen kümmern. Und die Frage schlechthin ist natürlich, wie ist das Leben auf der Erde eigentlich entstanden? Und wenn man mal in der Wüste gewesen ist, so sagen wir mal nach 6 Wochen, ne, oder 6 Monate oder 6 Jahre, es hat nicht geregnet, kein Tropfen, man sieht also nur Felsen, Sand, nix. Kein grünes Blättchen, keine Blüte, kein Kaktus, nix. Trocken. Dann regnet es für 10 Minuten, manchmal für 5 Minuten. Es gießt wie aus Eimern und aus dem Nichts schießt alles Mögliche an Grünzeug. Es blüht auf einmal in ganz kurzer Zeit, scheint das Leben ganz spontan zu entstehen, schlagartig aus allem raus. Und so war die Überlegung auch noch bis weit ins 19. Jahrhundert, dass Leben sozusagen aus dem Nichts entsteht. Ne? Also da, wo der entsprechende Dreck liegt, der Unrat, da kriechen die Maden heraus. Man hatte gedacht, die Mäuse, die haben irgendwas mit dem Müll zu tun, die entstehen so schlagartig. Und noch Goethe hat auf die Anfrage seines Herzogs Karl August, wie denn nun Leben entsteht, gesagt, ja, man müsse einfach ein bisschen Sägespäne und Urin zusammenwerfen und dann finge das schon irgendwie an. Ja, doch. Und das ist auch kein Wunder, denn wenn man tatsächlich mal sich anschaut, wie komisch das ist, Leben. Leben ist ja eine Sache, die, ja, das lässt sich überhaupt nicht so einfach beschreiben. Das ist eine Frage, die viele, viele Gelehrte schon immer wieder angepackt haben. Was unterscheidet einen Klumpen Atome, der Matsch ist oder Mensch ist? Der gleiche Haufen Atome. Einmal Matsch, einmal Mensch. Was für eine Qualität hat Leben? Und vor allen Dingen, wenn denn schon in diesem Universum, und das wissen ja alle inzwischen längst, und jeder, der Kinder hat, weiß es auch, alles im Universum strebt ja in den Zustand der maximalen Unordnung. Jedes Kinderzimmer ist ein Beweis dafür. Wie kann dann überhaupt so etwas Komplexes entstehen wie ein Lebewesen? Wie können sich Atome offensichtlich in Molekülen anordnen? Was für ein Mechanismus geht da vor sich? Ja? Was ist das? Ja? Dass man eine Ahnung hat, welche inneren Vorgänge dazu führen, dass Atome, die eben noch völlig unbelebt waren, im nächsten Moment belebt sind. Und in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts hat sich eine Idee verfestigt, die von Darwin sozusagen angedacht wurde und die heute das Thema sein soll. Thema soll sein, wie dünn war die Ursuppe? Die Ursuppe, ja, aus der alles entstanden ist, ja, in der das Leben angefangen hat. Denn Darwin war der Erste, nachdem er festgestellt hat, wie schwierig offensichtlich die Entwicklungsvorgänge sind, wie unglaublich viele Lücken da existieren sollen. Denn er hat ja im letzten Jahrhundert, war er der Erste, der gesagt hat, naja, der Mensch stammt von Affen ab, danach ist er ja halb gesteinigt worden, wissen wir ja alle. Darwin hat sich das so überlegt, nachdem er auf den Galapagos-Inseln gesehen hat, was sich alles abspielt, welche verschiedenen Tierformen es gibt. Und er nachgedacht hat, es muss sich aus irgendetwas entwickelt haben. Das Leben ist nicht so entstanden. Und auch die ganzen Fossilien, die man im letzten Jahrhundert gefunden hat, die hat nicht der liebe Gott dahin ausgestreut, um uns irgendwie zu foppen. Sondern da ist ein langer Lebensweg, ein langer Weg ist da gewesen, um das Leben entstehen zu lassen. Darwin sagt sich, naja, das wird in irgendeinem netten Teich angefangen haben. Ne? Darwin hatte sich so gedacht, dass also Frösche, Lurche und solche Dinge, das waren so die Vorstufen von komplexeren Lebewesen. In den 30er Jahren kam es dann dazu, nachdem man also festgestellt hat, dass die Materie aus Atomen zusammengebaut ist, dass biologische Lebewesen aus Molekülen zusammengebaut sind, hat sich ein Russe namens Oparin zum allerersten Mal wirklich mit der sogenannten Ursuppe beschäftigt. Oparin war der Meinung, nun, die Uratmosphäre der Erde wird im Wesentlichen so gewesen sein, wie in der Nähe eines großen Vulkanausbruchs, da wird viel Methan rausgeschossen, da wird viel Kohlendioxid rausgeschossen, naja, ein bisschen Ammoniak und natürlich Wasserdampf, es wird also so eine richtige ekelhafte Mischung sein. Und dass also in dieser Brühe sich dann irgendwelche komplexen Moleküle zusammenfinden. Ja? Also so eine richtig komische, saftige, satte Brühe. Und in dieser Brühe sollen sich nun Kohlenstoffatome, denn die Moleküle sind ja Kohlenstoffketten und Ringe, Kohlenstoffketten, große Polymere, wie wir sagen, also Moleküle, die aus vielen Teilen zusammengesetzt sind, die sollen sich im Wasser zusammengesetzt haben. Nun, was hat sich Oparin gedacht? Wie dünn wird so eine Ursuppe gewesen sein? Wir haben Ihnen eine mal mitgebracht. Gucken Sie mal hier. Also die Ursuppe war ungefähr so dünn. Das ist jetzt keine Urinprobe. Nein, das ist die Ursuppe. Sie war ungefähr so dünn wie eine ordentliche Gemüsebrühe. Wenn Sie die also heute Abend oder demnächst mal trinken und essen in Ruhe, denn etwas Warmes braucht der Mensch ja, dann nehmen Sie sich mal ein paar Sekunden Gedanken. Aus so einer Brühe kommen wir. Doch, doch. Und zwar wissen wir das nicht, weil Oparin das so erfunden hat, sondern weil sich 1953, übrigens das gleiche Jahr, in dem Watson und Crick festgestellt haben, dass alles Leben auf dieser Welt auf einem komischen, merkwürdigen, wendelartigen Molekül aufgebaut ist, das wir DNS nennen, ne? Da wo wir momentan ja rumtricksen dran, Vorsicht, meine Herren und Damen Biologen, Vorsicht, das ist gefährlich, dass also dieses Molekül sozusagen das Urmolekül des Lebens ist. Und in diesem gleichen Jahr hat ein junger Student in Amerika, Stanley Miller, einen Versuch gemacht und hat dabei eine solche Brühe aus dem Nichts erzeugt. Jetzt passen Sie auf. Nun, was ist dabei passiert? Miller hat versucht, eine Anordnung zu erfinden, indem er die frühen Bestandteile der Atmosphäre in einen Kolben gegeben hat, so ein Glaskolben. In diesem Glaskolben war alles Mögliche drin. Ein bisschen Methan, ein bisschen Ammoniak, Wasser natürlich und so ein bisschen Kohlenwasser, also Kohlenstoff so ein bisschen reingeworfen. Und dann hat er diesen Kolben in einer Anordnung regelmäßig geschüttelt. Das sollte also sowas wie die Wellen vom Meer sein oder die Wellen des Teiches sein. Also ein bisschen mechanische Energie, dass es immer wieder durchgemischt worden ist. Und gleichzeitig UV-Strahlung draufgegeben, Blitze also, um auf diese Art und Weise sowas wie eine frühe Atmosphäre, eine Urerde im Labor zu bauen. Das hat ungefähr eine Woche gedauert und nach einer Woche sah das ganz komisch aus. Nach einer Woche nämlich waren in diesem Kolben unten, hatte sich so eine komische, braune, ja, schon fast asphaltartige Substanz gebildet. Und oben drüber, ich zeig's nochmal, die Ursuppe. Denn in dieser Brühe oben drüber fanden sich nun Aminosäuren aus dem Nichts. Das heißt, es hatten sich auf einmal komplexe Moleküle gebildet. Und zwar deswegen, weil offensichtlich die mechanische Energie zusammen mit den Blitzeinschlägen dazu geführt hat, dass die Moleküle, die man schon reingesetzt hatte, wie Methan zum Beispiel, ne, oder Ammoniak, CH4NH3, dass die sich zusammengebunden haben zu größeren Polymeren. Das war der erste richtige Beweis dafür, dass spontan, ohne dass man jetzt irgendwelche mirakulösen Kräfte von außen braucht, unter den entsprechenden Bedingungen, sich tatsächlich Kettenmoleküle entwickeln, die zwar noch nichts mit Leben jetzt direkt zu tun haben, also eine Aminosäure ist noch kein lebendiges Wesen, bitte, ja, aber sie sind die wichtigen Bestandteile. Und damit hatte man sozusagen bewiesen, dass diese Art von Lebensprozess, Urlebensprozess, sich in der Tat überall abgespielt haben kann. Nun, was für Probleme muss man dabei bedenken? Denn das sieht ja so aus, als wenn ich hier sozusagen schon die Patentlösung anzubieten hätte. Nur der nächste Schritt von Aminosäuren bis zu wirklichen Lebewesen, dazu ist noch ein weiter Weg. Aber über diesen ersten Schritt, da musste man schon nachdenken. Nun die UV-Strahlung. Wie ist das? Nun, Sie erinnern sich vielleicht noch alle, wir hatten ja früher mal auf diesem Planeten eine Ozonschicht. Wir sind ja gerade dabei, sie zu vernichten. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen noch eine ist. Aber in Australien zum Beispiel, da sieht es schon ganz schlecht aus. Mal sehen, wie die Australier sich in Zukunft weiterentwickeln werden. Früher hatten wir eine Ozonschicht. Das heißt, die UV-Strahlung, die von außen kam, die kam nicht an uns so einfach heran. Ein bisschen zwar schon, aber das meiste wurde durch die Ozonschicht völlig absorbiert. In den ganz frühen Zeiten der Erde allerdings gab es überhaupt keinen Sauerstoff in der Atmosphäre. Das heißt, es gab auch keine Ozonschicht. Mit anderen Worten, die UV-Strahlung ist bis weit auf die Oberfläche gedonnert und UV-Strahlung hat einen Nachteil. UV-Strahlung zerhackt Ihnen jedes Molekül zu Chunky Salsa. Also wirklich wird völlig zerbröselt. Ja? Das ist natürlich doof, denn bei der Polymerbildung, da gibt es einmal die Möglichkeit, dass die Kohlenstoffatome sich wirklich zusammenbinden in der Gegenwart von Wasser. Aber wenn zu viel Wasser da ist, dann lösen diese Wassermoleküle diese Polymere wieder auf. So, jetzt haben wir also als Zerstörung zu viel Wasser, wenn wir zu tief reingehen, um die Moleküle vor der Zerstörung zu schützen, und zu wenig Wasser, dann hauen uns die UV-Photonen die Moleküle kaputt. Also muss dieser Bereich, in dem diese Laboratorien, diese natürlichen Laboratorien, die Stanley Miller in seinem Experiment nachgebaut hat, die müssen in einer bestimmten Wasserhöhe gewesen sein. Nicht zu tief und nicht zu hoch. Dann hatte man natürlich klar, es wird wahrscheinlich, wenn es nicht zu hoch, wenn es nicht zu tief gewesen ist, dann kann Verdunstung eintreten. Das heißt, es kann wieder zur Versalzung kommen. Sie kennen das alle. Wenn Wasser verdunstet, bleibt immer so ein kleiner Rest übrig. Dann kommt Wasser wieder drauf. Auf diese Art und Weise war es möglich, offensichtlich für Leben auf unserem Planeten zu entstehen, obschon solche tödlichen Gefahren wie diese UV-Strahlung da war. Und natürlich, dass Wasser immer bestrebt ist, alles aufzulösen. So, was haben wir noch? Was haben wir noch für Probleme? Nun, inzwischen wissen wir, dass die Vorstellung, die Miller hatte, die ja letzten Endes von Oparin angetrieben waren, dass die Uratmosphäre mit Methan voll war oder mit Ammoniak, also das, was so aus dem Erdinneren heraus dampft, ne? So Höllengemisch quasi, dass das wahrscheinlich gar nicht richtig war. Sondern, dass vor allen Dingen das Kohlendioxid in unserer Atmosphäre unglaublich dicht war und sehr, sehr stark. Heutzutage haben wir nicht mehr so viel Kohlendioxid, obwohl wir ja auch gerade wieder dabei sind, ne, wieder so viel reinzutreiben. Also der Treibhauseffekt früher war sehr stark, die Atmosphäre war wahrscheinlich sehr dicht und es war sehr heiß. Und also hat man neue sogenannte Miller-Urey-Experimente gemacht, der Harold Urey, das war der Doktorvater von dem Stanley Miller, und hat nun andere Atmosphären genommen, nämlich Kohlendioxidatmosphären. Und was hat man herausgefunden? Wieder Matsch und oben drüber, wie gesagt, Ursuppe, ne? Ist klar. Was nun besonders interessant ist, wenn man sich die Zusammensetzung der Lebewesen auf unserem Planeten anschaut, wir haben einen klaren Beweis dafür, dass alle Lebewesen letztlich im Meer entstanden sind, ihren Ursprung im Meer haben. Nun, wie kommt das? Ganz einfach. 95% unserer Bestandteile besteht aus Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff. Das sind 95%. Der Rest ist Calcium, ein bisschen Phosphor, aber das Wichtige sind die Jod-S11-Körnchen. Jetzt nicht für uns, wie die Wellen sind natürlich. Das Wichtige für uns sind die sogenannten Spurenelemente. Molybden, Zink, Kupfer, Selen und so weiter. Denn die Häufigkeit der Spurenelemente im Meerwasser und die Häufigkeit der Spurenelemente in Pilzen, Algen, Bakterien, in komplexen Lebewesen ist sehr identisch, ist sehr nah beieinander. Das heißt, das ist der Beweis dafür, dass Leben in jeder Form letztlich aus dem Meer kommt und nicht, wie man vielleicht meinen könnte, es gibt ja so blödsinnige Ideen, das Leben auf unserem Planeten sei entstanden, weil hier mal ein Raumschiff gelandet ist und die haben ihren Müll hier abgeladen und wir seien dann aus dem Dreck da entstanden. Also das nach dem Motto, ja, die haben eine Cola-Büchse hier liegen lassen, das ist der Ursprung des Lebens gewesen. Wir sind auch nicht entstanden auf einem anderen Planeten. Wir sind auf diesem Planeten, in unseren Meeren entstanden und das wissen wir aus der chemischen Zusammensetzung, die wir in den Lebewesen auf unserem Planeten erfahren. Das heißt, wir wissen, wie dünn die Ursuppe war. Sie war sehr dünn, wie gesagt, so dünn wie ihre Gemüse- oder Hühnerbrühe. Wir wissen, aus welchen Bestandteilen sie besteht, nämlich tatsächlich aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff, den häufigsten Elementen im Übrigen. Und wir wissen inzwischen wenigstens, wie die Vorstufen des Lebens auf unserem Planeten waren. Das erlaubt uns, sagen wir mal, einen Schluss zu ziehen. Dadurch, dass jetzt nicht so selten Elemente im Universum benutzt werden auf unserem Planeten, ja, dass das Leben im Universum wahrscheinlich überall so funktioniert. Also überall mit den häufigen Elementen arbeitet. Das war jetzt ein bisschen viel, ne? Wie soll ich sagen, wie soll ich jetzt enden? Wir haben am Anfang Goethe zitiert, vielleicht sollte man am Ende was sagen. Wenn es dir im Kopf und Herzen schwirrt, was willst du Besseres haben? Wer nicht mehr lebt und nicht mehr irrt, der lasse sich begraben, in diesem Sinne.